Indem ich mich dem Schmerze so ergab und wie ein altes Weib heulte, traten meine Leibwächter zu mir in das Zimmer hinein, welche ich in Ansehung ihrer Beile für nichts anderes als Stadtknechte halten konnte. Unter ihrem Geleit wurde ich durch die Stadt nach einem ansehnlichen Haus mitten auf dem Markt geführt. An der Tür des Hauses, wohin ich geführt wurde, war die Gerechtigkeit eingegraben und in Gestalt eines Baumes abgebildet, der die Waage mit einem Zweige hielt. Sie stellte übrigens eine Jungfrau vor, sah ernsthaft aus, hatte scharfe Augen, war aber weder niedergeschlagen noch grausam, sondern gleichsam wie bekümmert und ehrwürdig anzusehen. Hieraus schloss ich nun ganz deutlich, dass dieses das Rathaus wäre. Nachdem man mich in dasselbe hineingeführt, sah ich, dass der Boden mit viereckigen Marmorsteinen gepflastert war. Ferner erblickte ich einen auf einem erhabenen Sessel gleichsam als auf dem Richterstuhl sitzenden Baum, neben welchem auf jeder Seite sechs Beisitzer, nämlich sechs zur Rechten und sechs zur Linken des Präsidenten, in gehöriger Ordnung auf ebenso viel Stühlen saßen. Der Präsident war ein Palmbaum von mittelmäßiger Größe, der aber von den anderen Richtern darin unterschieden war, dass seine Blätter allerhand Farben hatten. Zu beiden Seiten um ihn herum standen 24 Stadtknechte, deren jeder mit sechs Beilen versehen war. Dieses war in meinen Augen ein erschrecklicher Anblick, weil ich aus solcher Rüstung urteilte, es müsste dieses ein sehr blutdürstiges Volk sein. Bei meinem Eintritt in das Rathaus standen die Ratsherren auf, streckten ihre Zweige in die Höhe gen Himmel und nachdem sie dieses Werk der Andacht verrichtet, setzten sie sich wieder nieder. Nachdem sie sich alle gesetzt, wurde ich vor die Schranken, mitten zwischen zwei Bäume, deren Stämme mit Schafsfellen überzogen waren, gestellt. Diese letzteren hielt ich für Advokaten, und sie waren es auch. Ehe sie anfingen, die Rechtssache zu führen, wurde der Kopf des Präsidenten mit einigen schwarzen Decken verhüllt. Hierauf hielt der Kläger eine kurze Anrede, welche er dreimal wiederholte, und mein Advokat oder rechtlicher Beistand antwortete ebenfalls mit wenig Worten. Hierauf folgte ein Stillschweigen, das wohl eine halbe Stunde währte. Dann stand der Präsident, nachdem er die Decken von seinem Haupte weggenommen, auf, und als er seine Zweige gen Himmel erhoben, sagte er ganz zierlich etliche Worte, und ich glaubte, man bewahrte mich gleichsam wie in einer Speisekammer, aus der man mich kurz hernach auf die Schlachtbank liefern wollte. Als ich wieder allein war, dachte ich alledem, was bisher vorgegangen, sorgfältig nach und musste über die Torheit dieses Volkes lachen. Denn es schien mir mehr, als wenn sie eine Komödie gespielt hätten, denn alles, was ich gesehen hatte, ihre Gebärden, Kleidungen, die Art, rechtlich zu verfahren und zu ferner, alles dies schien mir mehr einem lächerlichen Schauspiel und Gaukelpossen ähnlich, als es bei Hegung eines peinlichen Halsgerichtes angebracht war. Indem ich nun also insgeheim mit mir selbst redete, trat ein Baum zu mir hinein, welcher einen Triangel in der Hand hatte. Nachdem mir dieser Baum die Brust und den Arm entblößt hatte, schlug er mir mit diesem Instrument recht geschickt die Ader. Und nachdem er mir eine Quantität Blut, so viel er nötig erachtet, abgenommen, verband er mir mit nicht weniger Geschicklichkeit meinen Arm. Nachdem er also sein Amt verrichtet und das Blut stillschweigend und mit Verwunderung angesehen, ging er wieder seiner Wege. Dies bestärkte meine Meinung, die ich von der Torheit dieses Volkes gefasst hatte, noch mehr. Sobald ich aber die unterirdische Sprache erlernt hatte und mir alles war erklärt worden, wurde meine Verachtung in Bewunderung verwandelt. Das rechtliche Verfahren mit mir wurde mir also erklärt. Aus der Gestalt meines Leibes hatten sie mich für einen Einwohner des Firmamentes gehalten. Sie hatten ferner geglaubt, ich hätte eine Dame von erstem Range notzüchtigen wollen, und dieses Verbrechens wegen war ich vor Gericht geführt worden. Der eine Advokat hatte mich verklagt und um eine Bestrafung angehalten, der andere aber hatte einen Aufschub der Sache angeraten, bis man erführe, wer oder woher ich wäre, ob ich ein unvernünftiges Vieh oder ein mit Verstand begabtes Geschöpf sei. Das in die Höhe strecken der Zweige war eine Art des Gottesdienstes, welchen sie allemal verrichteten, ehe sie über eine Sache ein Urteil abfassten. Die Advokaten waren deswegen mit Schafsfellen bedeckt, dass sie der Unschuld und Aufrichtigkeit in Parteisachen eingedenk sein sollten. Und in der Tat, die Advokaten sind hier insgesamt ehrliche und aufrichtige Leute, woraus erhält, dass es in einer wohlbestellten Republik auch redliche und gewissenhafte Advokaten geben kann. Das dreimalige Wiederholen ihrer Reden geschah deswegen, weil sie eine Sache sehr langsam fassten, worin dieses Volk von den anderen Einwohnern dieses Planeten unterschieden war. Denn die wenigsten verstanden, was sie nur so obenhin lasen oder konnten das begreifen, was sie nur einmal hörten. Wer eine Sache gleich fasste, von dem glaubte man, dass er keine Kraft zu urteilen besäße. Deswegen wurden sie auch selten zu hohen Ehrenstellen befördert. Denn sie hatten aus der Erfahrung gelernt, dass der Staat schlecht bestellt gewesen, wenn dergleichen sogenannte große Köpfe oder leicht fassende Bäume das Ruder geführt. Wenn aber sogenannte Dummköpfe, die eine Sache schwerlich fassten, das Regiment verwaltet, so hätten diese allezeit wieder gut gemacht, was jene verdorben gehabt. Dieses schien mir alles höchst ungereimt zu sein, ob ich gleich hernach einsah, dass es so gar uneben nicht wäre. Am allermeisten aber verwunderte ich mich über die Geschichte des Präsidenten. Denn dieser war eine Jungfrau, die in dieser Stadt, wo sie das Regiment verwaltete, geboren und von dem Fürsten zum Kaki oder obersten Richter verordnet worden war. Palm K., so hieß diese Jungfrau, hatte ihr Amt schon 3 Jahre mit dem größten Ruhme verwaltet und sie wurde für den allerweisesten und verständigsten Baum in der ganzen Stadt gehalten. Denn sie fasste eine Sache so langsam, dass sie selbige schwerlich begriff, wenn sie ihr nicht 3 oder 4 Mal wiederholt und vorgetragen wurde. Was sie aber einmal fasste, das sah sie gewiss auch auf das Allerscharfsinnigste und Klügste ein und entschied die Rechtssachen mit einer solchen Vorsichtigkeit und Klugheit, dass ihre Aussprüche fast für göttlich gehalten wurden. Dieses alles erfuhr und sah ich aufs Genaueste ein, nachdem ich die unterirdische Sprache erlernt hatte, und fing daher auch an, viel gelinder von diesem Volke zu urteilen, welches sich allzu verwegen verdammt hatte. Und obgleich ich diese Bäume anfänglich für dumm und töricht angesehen hatte, so merkte ich doch bald, dass einige Leutseligkeit bei ihnen anzutreffen und dass ich folglich wegen meines Lebens nichts zu besorgen hätte, worin ich noch mehr bestärkt wurde, als ich sah, dass man mir täglich 2 Mal Speise reichte. Diese Speise bestand gemeinhin aus Obst, Kräutern und Hülsenfrüchten. Der Trank aber war ein gewisser flüssiger Saft, und ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals etwas Angenehmeres oder Süßeres genossen. Der Stadtrichter, bei dem ich in Verwahrung gehalten wurde, hatte dem Fürsten oder Landesherrn, der nicht weit von dieser Stadt residierte, alsbald angezeigt, dass ein gewisses vernünftiges Tier, aber von ungewöhnlicher Gestalt, in seine Hände geraten sei. Den Fürsten trieb die Neugier so weit, dass er befahl, man sollte mich in der Landessprache unterrichten und hernach zu ihm an seinen Hof schicken. Es wurde mir daher ein Sprachmeister gehalten, unter dessen Anweisung ich in einem halben Jahr so viel erlernte, dass ich mit den Einwohnern ganz hurtig und verständlich reden konnte. Nachdem ich in der unterirdischen Sprache die Kinderschuhe abgelegt hatte, kam ein neuer Befehl vom Hofe, dass man mich weiter unterweisen und in das Seminar der Stadt aufnehmen sollte, damit die Aufseher desselben meine Gemütskräfte untersuchen und urteilen könnten, wozu ich mich am besten schicken würde. Dieser Befehl wurde auch aufs Genaueste vollstreckt, und solange ich mich hier befand, wurde nicht allein für mein Gemüt, sondern auch für den Leib gesorgt, und man war vornehmlich damit beschäftigt, mich, so viel möglich, einem Baume gleichzumachen. Zu dem Ende wurden mir auch einige falsche oder gemachte Zweige angekünstelt. Indem dieses so vorging, unterhielt ich mich mit meinem Wirt allemal des Abends, wenn ich aus dem Seminar kam, mit allerhand Gesprächen und Fragen. Er hörte mich mit dem größten Vergnügen an, wenn ich ihm erzählte, was mir auf dieser unterirdischen Reise begegnet wäre. Am meisten aber erstaunte er über die Beschreibung von unserer oberen Erde und über die unermessliche Weite des mit unzähligen Sternen erfüllten Himmels, der dieselbe umgibt. Alles dies hörte er sehr aufmerksam und begierig an. Aber darüber wurde er einigermaßen schamrot, was ich ihm von den Bäumen auf unserem Erdboden erzählte, dass sie nämlich unbeseelt, unbeweglich und fest in die Erde eingewurzelt wären. Endlich aber sah er mich ganz zornig an, als ich ihm versicherte, dass unsere Bäume gefällt würden, um die Öfen damit zu heizen oder Speise dabei zu bereiten. Doch da er die Sache mit rechtem Ernst überlegte, ließ sein Zorn ein wenig nach. Und nachdem er seine 5 Zweige gen Himmel erhoben hatte, denn so viel hatte er, bewunderte er die Gerichte des Schöpfers, dessen Ursachen verborgen und mannigfaltig wären, und hörte mir ferner ganz aufmerksam zu. Endlich kam die vom Fürsten bestimmte Zeit, zu welcher ich aus dem Gymnasium mit einem Zeugnis entlassen werden sollte. Ich bekam mein Zeugnis, welches sich vor Freude ganz außer mir öffnete, indem ich begierig war, meine Lobeserhebungen zu lesen und daraus zu ersehen, was mir für ein Glück vorstünde. Als ich es aber durchgelesen, kannte ich mich vor Zorn und Verzweiflung fast selber nicht mehr. Denn mein Empfehlungsbrief bestand in folgenden Worten: Zufolge eurer durchlauchten gnädigsten Befehl entlassen wir das in unserem Gymnasium sorgfältig unterwiesene und aus einer anderen Welt neulich zu uns gebrachte Tier, welches sich einen Menschen nennt. Nachdem wir desselben Verstand und Sitten aufs Genaueste untersucht und erkundet, haben wir befunden, dass es ziemlich gelehrig ist und eine Sache aufs Hurtigste fasst. Hingegen ist seine Urteilungskraft so schlecht beschaffen, dass es wegen seines allzu frühzeitigen Verstandes kaum unter die vernünftigen Kreaturen zu rechnen, viel weniger zu einem wichtigen Amte gelassen werden kann. Doch da es uns allen an Geschwindigkeit der Füße weit überlegen ist, so wird es das Amt eines Läufers bei Hofe sehr wohl verrichten können. Gegeben aus dem Seminario zu Keba im Dornenheckenmonat von eurer durchlauchten untertänigsten Knechten. Ich ging danach voller Tränen zu meinem Wirte und bat ihn aufs Demütigste, er möchte durch sein Ansehen mir ein besser Zeugnis von den Aufsehern auswirken und sollte ihnen doch mein akademisches Zeugnis zeigen, in welchem ich weise und verständig und ein Studiosus von der besten Art genannt würde. Allein er antwortete mir, dass mein Zeugnis wohl in unserer oberen Welt seinen Wert haben möchte, wo man vielleicht mehr auf den Schatten als den Körper und mehr auf die Schale als auf den Kern sähe, aber bei ihnen, wo sie auf den innersten Grund einer Sache gingen, gelte es nichts. Endlich gestand er mir recht offenherzig, dass er selber die Blödigkeit meines Verstandes schon längstens eingesehen und bald aus meinem hurtigen Gedächtnis und der Geschwindigkeit, womit ich eine Sache gefasst, geschlossen, dass aus mir nicht viel Besonderes werden würde, weil ich wegen Mangel der Urteilungskraft mich schwerlich zu einem wichtigen Amte schicken würde. Er hätte auch aus meinen Erzählungen und dem Abrisse, den ich ihm von den Europäern gemacht, geschlossen, dass ich in dem Lande der Narren und in einer bösen Luft geboren sein müsste. Im Übrigen versicherte er mich seiner Freundschaft aufs Nachdrücklichste und gab mir den Rat, ich sollte mich ohne Verzug zu meiner Reise gefasst machen. Ich folgte dem Rat eines verständigen Mannes, zumal es die Notwendigkeit so erforderte, und es schien mir allzu verwegen, dem Befehle des Fürsten ungehorsam zu sein. Ich begab mich also auf den Weg und hatte einige junge Bäume, die zu gleicher Zeit aus dem Seminar entlassen worden waren, zu Reisegefährten, die auch zum Hofe geschickt wurden. Unser Wegweiser war ein alter Oberaufseher aus dem Seminar. Weil er aber des Alters wegen zu Fuße nicht fort konnte, ritt er auf einem Ochsen. Denn hier ist es nicht gewöhnlich, auf Wagen zu fahren, ja, es darf sich nicht einmal ein jeder der Ochsen zum Reiten bedienen, obgleich die Einwohner dieses Planeten, weil sie übel zu Fuße sind, in diesem Stücke zu entschuldigen wären, sondern bloß die alten und kranken Personen haben sich dieses Vorzuges zu erfreuen. Unsere Reise ging ziemlich sachte fort, weil diese vernünftigen Bäume so übel zu Fuße sind, und wir brachten 3 Tage darüber zu, obgleich die Stadt Keba von der fürstlichen Residenz kaum 4 Meilen entlegen war, und wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich sie gar leicht in einem Tage zurückgelegt. Endlich langten wir in der fürstlichen Residenz Po Tu an. Die Stadt ist groß und sehr prächtig anzusehen. Die Häuser sind daselbst viel höher als in Keba, und die Gassen sind viel geraumer und wegen des Pflasters auch weit kommoder. Der erste Platz, auf den wir in Po Tu kamen, hatte ungemein viele Kaufmannsgewölbe und war um und um mit lauter Buden umgeben, in denen allerhand Künstler und Handwerker arbeiteten. Mitten auf dem Markte sah ich mit Erstaunen einen Missetäter stehen, dem ein Strick um den Hals geschlungen war und den eine große Menge Bäume umgaben, die ich für eine Ratsversammlung hielt. Als ich fragte, was dies zu bedeuten hätte und warum dieser gehängt werden sollte, zumal da ich wusste, dass kein Verbrechen hierzulande mit dem Tode bestraft würde, so sagte man mir, dies wäre ein Projektmacher, welcher die Änderung einer gewissen alten Gewohnheit angeraten. Die Umstehenden aber wären Rechtsgelehrte und Ratsherren, welche seine neue Meinung wie gewöhnlich untersuchten. Fände sie Beifall und würde für den Staat ersprießlich erachtet, so würde der Beklagte nicht allein freigesprochen, sondern auch belohnt. Würde sie aber der allgemeinen Wohlfahrt nachteilig befunden oder man merkte, dass der Projektmacher seines Nutzens wegen ein altes Gesetz abzustellen angeraten, so würde ihm als einem Störer der allgemeinen Wohlfahrt sogleich mit dem Stricke die Kehle zugeschnürt. Und dieses ist die Ursache, warum es in diesem Lande so wenig Leute gibt, die sich unterstehen, die Abschaffung eines oder des anderen alten Gesetzes anzuraten. Und es unterfängt sich gewiss niemand, wenn er nicht vollkommen überzeugt ist, dass es glücklich mit ihm ablaufen werde. Endlich wurden wir in ein sehr geräumiges Haus geführt, welches dazu bestimmt war, alle diejenigen, die im ganzen Fürstentum aus dem Seminar nach Hofe geschickt werden, aufzunehmen. Und wenn sie dem Fürsten vorgestellt werden sollen, werden sie aus diesem Hause abgeholt. Unser Wegweiser, der uns hierher gebracht, befahl uns, wir sollten hier warten und uns so lange gefasst halten, bis er unsere Ankunft dem Fürsten gemeldet. Als er kaum fort war, hörten wir ein ungemein großes und jauchzendes Geschrei, worunter Pauken und Trompeten erschallten. Dieses Getümmel lockte uns vor die Türe, und als wir hinauskamen, sahen wir einen Baum, der einen Blumenkranz auf seinem Kopf hatte, mit herrlichem Gepränge daherkommen, und wir erkannten alsbald, dass es der Baum war, den wir kurz vorher auf dem Markte mit dem Stricke um den Hals hatten stehen sehen. Die Ursache dieses Triumphes war, dass der Vorschlag, welchen er mit Gefahr seines Lebens getan, gebilligt worden war. Mit was für Bewegungsgründen er aber das alte Gesetz angefochten, habe ich auf keine Weise erfahren können. Nach Verlauf einer Stunde kam unser Aufseher wieder und befahl uns allen, ihm zu folgen, was wir auch willig taten. Unterwegs begegneten uns hin und wieder kleine Bäumchen, die allerhand gedruckte Schriften von merkwürdigen und sonderbaren Dingen zu verkaufen herumtrugen. Unter anderem erblickte ich ein Werk, das den Titel führte: »Von dem neuen und ungewöhnlichen Luftzeichen oder fliegenden Drachen, der im verwichenen Jahre gesehen worden.« Und hier sah ich mich selber, in der Gestalt, wie ich um den Planeten mit der Hacke in der Luft herumgedreht wurde und das Stück Seil nach mir zog, in Kupfer gestochen. Ich konnte mich über diesen Anblick des Lachens kaum enthalten und dachte bei mir selber, ist das nicht ein schöner Anblick und ein vortreffliches Kupfer? Doch erhandelte ich mir dieses Buch um 3 Kilak, welches nach unserer Münze etwa 4 gute Groschen ausmachen möchte, verbiss das Lachen und setzte meinen Weg nach der fürstlichen Residenz fort. Diese machte die Kunst viel mehr ansehnlich und beliebt als etwa die herrlich und königlich austapezierten Zimmer oder prächtig gemalten und mit kostbarem Marmor gepflasterten Säle. Ich sah auch sehr wenig Hofleute oder Aufwärter, denn die Mäßigkeit des Fürsten hat vor allem Überfluss einen Abscheu. Es sind auch in der Tat hier nicht so viele Minister nötig, als etwa unsere Höfe erfordern, denn so viele Zweige ein Baum hat, so viel hat er auch Arme, dass also die Dienste, die mit der Hand verrichtet werden müssen, oder die häuslichen Geschäfte um 3 oder 4 Mal hurtiger als bei uns vollbracht werden können. Es war um die Mittagsmahlzeit, als wir zu Hofe kamen. Und da ihre Durchlaucht gern insgeheim mit mir sprechen wollten, ehe sie sich noch zur Tafel setzten, wurde ich ganz allein in das Audienzzimmer geführt. Es war bei diesem Fürsten ein ganz besonders gnädiges und ernsthaftes Wesen in gleichem Maß anzutreffen. Und er war so beständig und herzhaft, dass kein Kummer in der Lage war, seine Stimme oder auch nur einige Miene zu verändern. Als ich des Fürsten ansichtig wurde, fiel ich ihm zu Füßen. Hierüber erstaunten die Umstehenden, und als mich ihre Durchlaucht fragten, warum ich vor ihnen auf die Knie niederfiele, und ich darauf geantwortet hatte, so hießen sie mich aufstehen und sagten, diese Ehre müsse man Gott allein erzeigen, setzten auch noch hinzu, dass man hierzulande durch Gehorsam, Arbeit und Fleiß die Gewogenheit des Fürsten erlangte. Nachdem er nun den Hunger gestillt und die Tafel aufgehoben war, verlangte der Fürst mein Zeugnis, und als er es durchgelesen, sah er mir auf meine Füße und sprach, »Die Aufseher haben recht geurteilt, es soll also geschehen.« Durch diese Antwort wurde ich gleichsam wie vom Blitz gerührt und bat mit Tränen um Revision der Akten, weil ich wegen meiner Tugenden und Gemütsgaben, wenn sie nur genauer untersucht würden, einen weit gütigeren Ausspruch erhoffte. Der Fürst wurde auch, weil er von Natur gnädig und gerecht war, über mein ungewöhnliches und verdrüßliches Begehren nicht unwillig und befahl dem Aufseher, er sollte ein neues und recht genaues Examen mit mir anstellen. Als der Fürst weg war, legte er mir aufs Neue verschiedene Fragen vor, und ich beantwortete sie ihm nach meiner gewöhnlichen Geschwindigkeit, worüber er sich sehr verwunderte und sagte: »Du fasst eine Sache zwar leicht, du siehst sie aber nicht recht ein, denn deine Antworten zeigen, dass du die Fragen zwar verstehst, aber nicht recht überlegst, ehe du sie beantwortest.« Nach geendigtem Examen ging er zum Fürsten in das Audienzzimmer und kam mit folgendem Rechtsspruch kurz darauf zurück: »Ich hätte unweislich gehandelt, dass ich das Urteil in Zweifel gezogen, und wäre daher in Strafe verfallen, welche den boshaften Verleumdern in dem Gesetzbuche bestimmt wäre. Ich sollte nämlich, nach alter Gewohnheit, an beiden Armen zur Ader gelassen und hernach ins Zuchthaus gesteckt werden. Jedoch, obgleich der Verstand dieser Worte klar und deutlich wäre und dieses Gesetz keine Ausnahme litte, so hätte dennoch ihre Durchlaucht beschlossen, mir aus sonderbarer Gnade dieses Verbrechen für dieses Mal zu verzeihen, teils, weil ich einen so gar fähigen Kopf hätte, teils aber auch, weil ich dieses Gesetz nicht gewusst und ich überdies ein fremder oder neuer Gast wäre, dem die Strafe dieses Verbrechens einigermaßen geschenkt werden könnte. Und damit er mich noch ferner seiner besonderen Gnade und Wohlgewogenheit überzeugen möchte, so ließ er mich wissen, dass er mich unter die ordentlichen Läufer bei Hofe aufgenommen hätte, und an dieser Gnade sollte ich mir genügen lassen.«